Meine Damen und Herren, ich habe gestern über die Gründe gesprochen, die Horkheimer und seinen Kreis veranlasst haben, sich auf einen schmalen Begriff von politischer Praxis nicht einzulassen. Also Identifikationen mit Parteien und Organisationen, wie Sie sie antreffen in dieser Zeit, möglichst zu vermeiden. Das erweckt zunächst den Eindruck einer Distanzierung von solchen Organisationen und man kann sagen, in Betracht kämen nur die proletarischen Organisationen, so kommunistische Parteien, sozialdemokratische Parteien, Linksparteien verschiedener Schattierungen, der unabhängigen Sozialisten, USPD und selbstverständlich Gewerkschaften in den verschiedenen Ausprägungen. Ich möchte diesen Punkt heute noch etwas weiter führen, bevor ich auf die Dialektik der Aufklärung komme, weil ein Schritt in der Notwendigkeit der Analyse dieses Buches oder wie es sich in diesem Buch zeigt, ein Schritt noch fehlt. Es ist in dieser Zeit, ich habe das mehrmals erwähnt, immer stärker in den Vordergrund gerückt, die Interessengebundenheit von Wissenschaft und Erkenntnis als ein zentrales Problem, mit dem es die Wissenschaftler zu tun haben. Der Ideologiebegriff von Marx, der das bezeichnet, ist bis in die 20er Jahre hinein eher etwas platt gebraucht worden, im Sinne der bloßen Seinsabhängigkeit von Wissen und Kategorien. In den 20er Jahren geht Karl Mannheim, auch ein Frankfurter, daran, diesen Ideologiebegriff wissenschaftlich zu fassen. Und er spricht von einem relativen, partiellen Ideologiebegriff und von einem totalen Ideologiebegriff. Jedenfalls rückt immer stärker in den Vordergrund die Frage, worauf beziehen sich Erkenntnisse? Was ist das Objekt der Erkenntnis, der wissenschaftlichen Erkenntnis, der philosophischen Erkenntnis? Und was sind die Interessenkonstellationen, die der Erkenntnis zugrunde liegen? Und hier zeigt sich jetzt, dass in dieser Zeit die Polarisierung verschärft wird. Es gibt zwei große Klassen, die Arbeiterklasse oder das Proletariat und die Bourgeoisie, die in einer Art Endkampf begriffen sind. Marx selber hatte ja gesagt, je größer und aussichtsloser die Bourgeoisie ihre eigene Machtentfaltung entwickelt, desto deutlicher produziert sie ihren eigenen Totengräber. Das heißt, sie ist nicht etwas, also die Bourgeois-Klasse ist nicht etwas, was ein Außen hat, sondern indem sie sich entwickelt, entwickelt sie ihre eigenen Totengräber. Und viele vertrauen auch darauf in dieser Zeit, dass, wie immer die Verhältnisse sich verschlimmern mögen, durch Inflation oder auch durch Wiederkehr der alten Freikorps, also derjenigen, die ja den Weltkrieg nicht als verloren geben wollen, die sich nicht als Verlierer begreifen wollen, sondern die die Versailles als Schande, den Versailler Vertrag als Schande betrachten. Wie immer das ist, im Grunde ist das Proletariat als Substanz da, dass das Schlimmste verhindern wird. Das ist nun die Grundüberzeugung noch von Georg Lukács, auf den ich heute noch zu sprechen kommen will, dass hier ganz unabhängig von den empirischen Verhältnissen, in denen das Proletariat steckt, nicht? Also Lukács. Georg Lukács, ein Ungar, Deutsch-Ungar, spricht und also schreibt in Deutsch und ist in Heidelberg, im Heidelberger Kreis, in Max Weber bekannt, also hat eine deutsche Bildung und ist zeitweilig Kommissar in der Räteregierung von Bela Kuhn, Kommissar für Bildungswesen und Kultur. Was sich hier jetzt bei Georg Lukács vollzieht, in seinem sehr einflussreichen, bedeutenden Buch Geschichte und Klassenbewusstsein, das eine Aufsatzsammlung ist von 1922, 23 in dieser Zeit, bezieht sich auch auf eine Wiederaufnahme, eine Renaissance der Dialektik. Man muss sehen, dass in dieser Zeit, wenn Marx im Spiel ist, der eher ökonomistisch vereinfacht ist. Also der ökonomische Marx ist es eigentlich, der im Vordergrund steht, mit den entsprechenden Klassenspaltungen und Klassenzuordnungen. Lukács gehört zu denjenigen, die sagen, das Klassenbewusstsein hat eine zentrale Bedeutung. Bei Marx ist es ja eher so, dass die Objektivität der Verhältnisse die Menschen zwingt, sich so und so zu verhalten und so zu denken. Zwar gibt es im 18. Primär und in den Klassenkämpfen in Frankreich bei Marx Hinweise darauf, dass er einen Unterschied zwischen Klasse an sich und Klasse für sich macht. Nicht? Die Klasse für sich ist ein eigenes Bildungselement und ist im Widerspruch auch zur Klasse an sich. Aber der offizielle Marxismus des Westens und schon sowieso des Ostens ist an der ökonomischen Frage orientiert, des Kapitals, der Wirksamkeit des Kapitals, der Herstellung von Klassen, der Polarisierung der Klassen in zwei große Hauptgliederungen dieser Gesellschaft. Und das Merkwürdige an Georg Lukács ist, oder das Paradoxe kann man sogar sagen, dass er auf der einen Seite eben die Frage von Klassenbewusstsein aktualisiert, im Rückblick und in der Wiederaufnahme der Hegelschen Dialektik verknüpft mit der Verdinglichungsproblematik im Fetischkapitel des Kapitals. Deshalb ein großer Aufsatz, die Verdinglichung und das Klassenbewusstsein, Verdinglichung und Klassenbewusstsein. Und ich sage, es ist paradox, weil in diesem Buch gerade jetzt eine völlige Abwertung der empirischen Situation des Proletariats erfolgt. Also Klassenbewusstsein genauso als Substanz genommen wird, wie die ökonomische Situation als Substanz genommen wird. Klassenbewusstsein wird als dasjenige Bewusstsein betrachtet, so definiert Lukács das, dass ein Arbeiter haben würde, wenn er seine Situation durchschaute, dann hätte er auch einen Blick auf die Totalität. Und ich darf Ihnen einmal das kurz vorführen, wie hier eine merkwürdige Verdrehung, auf die sich Horkheimer dann auch später bezieht in seiner traditionellen und kritischen Theorie, dass hier das, was Klassenbewusstsein ist, für uns in unserer Vorstellungswelt etwas mit Bildung zu tun hat, mit Urteilsfähigkeit des einzelnen Proletariers, nicht? Also des Menschen, der handelt, der eingreift. Und bei Lukács gerade das Gegenteil davon ist. Das Wesen des wissenschaftlichen Marxismus besteht also in der Erkenntnis der Unabhängigkeit der wirklichen bewegenden Kräfte der Geschichte von dem psychologischen Bewusstsein der Menschen darüber, sagt Lukács hier. Das, was auf der ökonomistischen Ebene sich vollzieht, dass die Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie dazu führen werden, dass das Proletariat eines Tages die Macht übernimmt, ob es das will oder nicht, wiederholt jetzt Lukács auf der Ebene des Klassenbewusstseins noch einmal. Das heißt, eine völlige Abwertung, wie er immer wieder sagt, des psychologischen Bewusstseins. Wie der einzelne Proletarier in seinem Alltag denkt, wie er empfindet, was er sich vorstellt, ist gemessen an der objektiven Situation des Proletariats, das als Ganzes, als Substanz die einzige Instanz ist, die die Gesellschaft in ihrer Totalität erkennen kann. Gleichgültig. Das ist gleichgültig, das empirische Bewusstsein. Hier haben Sie einen sehr scharfen Unterschied zu den Frankfurtern. Denn darum geht es gerade, dass die Substanzen, nicht gleichsam der Totengräber wächst mit dem Wachsen des Kapitalismus auf der ökonomischen Ebene. Die Enteignungsprozesse führen immer stärker dazu, dass sich die Enteigneten in ihren Massen vergrößern. Und am Ende ist der Umschlag praktisch unvermeidlich, wird von Lukács noch einmal auf der Ebene von Klassenbewusstsein, auf die Ebene des Klassenbewusstseins gezogen. Und hier wiederum, wie ich das in der letzten Sitzung sage, Fragmentäußerungen von Marx herangezogen, die das bestätigen. Wenn er sagt, hier, das steht am Anfang des Lukács'schen Textes, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Marx in der Heiligen Familien, einer Frühschrift. Was es geschichtlich zu sein, gezwungen sein wird, oder zu tun, gezwungen sein wird, abgeleitet aus dem geschichtlichen Sein. Das ist der entscheidende, prekäre Punkt, der immer stärker ins Bewusstsein eben der Intellektuellen des Frankfurter Umkreises rückt. Wer garantiert den Umschlag? Wo ist die Distanz, auf die ich mich verlassen kann, damit das kollektive Unglück nicht wächst? Es ist eine merkwürdige Konstruktion von Lukács hier in Geschichte und Klassenbewusstsein, dass sich bezieht auf die Reaktivierung der Bewusstseinsformen im Zusammenhang eben der Neugewinnung dialektischer Denkweise und vor allen Dingen der Dialektik zwischen Subjekt und Objekt. Und es gehört zu den Merkwürdigkeiten, großer intellektueller Produktionen, dass hier in diesem Geschichte- und Klassenbewusstsein Lukács versucht nachzuweisen, warum das Proletariat Subjekt und Objekt der Geschichte gleichzeitig ist. Die Trennung von Subjekt und Objekt vollzieht sich im Bürgertum immer stärker. Das kann man so erläutern. Je auswegloser die geschichtliche Situation der bürgerlichen Gesellschaft ist, der bürgerlichen Klasse, des Kapitalismus ist, desto entschiedener verschleiert diese Klasse ihre eigenen Existenzbedingungen, ist die These von Lukács. Das heißt, vom Klassenstandpunkt der Bourgeoisie ist es nicht mehr möglich, die Struktur des Ganzen zu erkennen. Es ist eine Art Selbstblockierung einer Klasse in der Erkenntnis. Sie durchschaut diese Bedingungen, unter denen sie existiert, nicht mehr. Ja, sie kann sie nicht durchschauen, weil es ihrem eigenen Klasseninteresse widerspricht. Sie würde ihren eigenen Untergang durchschauen müssen, wenn sie es könnte, vom Standpunkt der Bourgeoisie die Totalität, sagt Lukács, zu begreifen. Im Beginn der bürgerlichen Klasse ist der Versuch gemacht, in der Kritik in der politischen Ökonomie von Adam Smith bis Ricardo und so weiter, diesen Begriff zu entwickeln, aber bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich dort, wo die bürgerliche Klasse erkennen müsste als Erkenntnissubjekt, dass es nur leben kann durch Produktion des Mehrwerts und Profits. Deshalb sagt auch Marx, Ricardo kann bis zu diesem Punkt kommen, aber nicht weiter. Seine große Entdeckung ist die Begründung der Herkunft des Mehrwerts, der Mehrwertproduktion. Das geht nur vom Standpunkt einer anderen Klasse aus. Denn die Mehrwertproduktion und diese Verknüpfung von Äquivalent und Nicht-Äquivalent, von Gleichheit und Ungleichheit, die zur Klassenspaltung führt, das durchschaubar zu machen, kann nur die rebellierende Klasse vom Klassenstandpunkt des Proletariats ist nur noch möglich, eben die Totalität der Gesellschaft zu erkennen. Wie kommt Lukács jetzt darauf, dass hier eine Klasse entstanden ist, die es ermöglicht, dass die Selbsterkenntnis gleichzeitig die Erkenntnis der Totalität der Gesellschaft ist? Denn darum geht es. Nur die Klasse, die gleichsam das geschichtliche Erbe antreten kann, hat ein Interesse, die Gesellschaft in ihren Strukturen völlig durchsichtig zu machen, sie zu erkennen. Und woher kommt diese Idee vom Subjekt-Objekt? Lukács bezieht sich immer wieder darauf, dass hier der fichtische Gedanke der Tathandlung, Handlung und Erkenntnis in einem zusammen, Subjekt, Objekt in einem zusammen, die Tathandlung, nur dem Proletariat zuzusprechen ist. Und er hat hier die Idee, dass der Arbeiter gleichzeitig Subjekt und Objekt ist, weil er die einzige Ware ist, die sprechen kann. Die einzige Ware ist, die sprechen kann, die eine Sprache hat, eine sprechende Ware. Denn die Universalisierung des Warentauschs ist eins der Elemente der bürgerlichen Gesellschaft. Und die Universalisierung bezieht sich nicht nur auf Objekte, sondern dass die Arbeitskraft selber, also der Mensch, der Proletarier, Ware wird, bedeutet, dass die Ware, kann man sagen, sich selber ein Licht aufsetzt durch den Proletarier. Ihnen wird das etwas fremd klingen, ist aber ein Gedanke, der durchaus als eine Art Weg bezeichnet wurde und aufgenommen wurde für viele Intellektuelle dieser Zeit, mit den Kulturphänomenen anders umzugehen. Das heißt, die Verdinglichungsproblematik, die hier bei Lukács angesprochen ist, wird dann fortgesetzt von Adorno und vielen Analysen der Kulturverdrehungen eigener Art. Lassen Sie uns einmal hier an diesem Punkt bei Lukács bleiben, weil das gleichsam eine intelligente Folie für die Abgrenzung der Frankfurter ist. Intelligente Folie meine ich, das ist kein platter Materialismus, der hier bei Lukács vorher, ganz im Gegenteil, Lukács kennt die gesamte Philosophie des deutschen Idealismus sehr genau und versucht sie zu übersetzen in seine Zeit. Also, er sagt, hier zeigen sich jene Momente, die das gesellschaftliche Sein des Arbeiters und seine Bewusstseinsformen dialektisch machen und dadurch über die bloße Unmittelbarkeit hinaustreiben, bereits deutlicher und konkreter. Vor allem kann sich der Arbeiter über sein gesellschaftliches Sein nur dann bewusst werden, wenn er über sich selbst als Ware bewusst wird. Wenn er sich als Ware erkennt, selber als Ware erkennt, gewinnt er einen Blick, einen aufklärerischen Blick über die gesamte Situation der Gesellschaft. Weil die Universalisierung der Warenproduktion ist ein wesentliches Element des Kapitalismus. Und die Universalisierung hat keine Grenzen. Und im Unterschied zu vorbürgerlichen Gesellschaftsordnungen, wo Warengüter durchaus auch getauscht wurden, ist die Verallgemeinerung des Tausches in vorbürgerlichen Gesellschaften nicht das Prinzip oder das vorherrschende Prinzip der Produktion, sondern Bedarfsdeckung und Austausch des Überschusses ist das Element. Die Universalisierung der Warenproduktion erfasst den Arbeiter selbst. Insofern rückt ein Stück gesellschaftlicher Totalität in den einzelnen Arbeiter rein. Ist die These. Das Selbstbewusstsein, in dem der Arbeiter sich als Ware bewusst wird, begreift er ein Stück, um nicht zu sagen die Totalität dieser Gesellschaft. Sein unmittelbares Sein stellt ihn als reines und bloßes Objekt in den Produktionsprozess ein. Und hier haben Sie also seinen Objektcharakter als Ware. Indem sich diese Unmittelbarkeit als Folge von mannigfaltigen Vermittlungen erweist, indem es klar zu werden beginnt, was alles diese Unmittelbarkeit voraussetzt, beginnen die fetischistischen Formen der Warenstruktur zu zerfallen. Die fetischistischen Formen der Warenstruktur zu zerfallen. Lukács meint damit, indem der Arbeiter sich in seiner Objektrolle in dieser Gesellschaft begreift, indem er sich ein Licht aufsetzt, indem er sieht, was er ist, was er wirklich ist, zerbrechen die fetischistischen Formen der Verdinglichung. ein Element, es bricht etwas auf. Er wird urteilsfähig gegenüber dem Ganzen. Und zwar unter dem Zwang eben objektiver Verhältnisse. Das ist nicht eine Frage nur des geschärften Bewusstseins, sondern indem er sich selbst erkennt, erkennt er ein Stück Gesellschaft und die, zunächst einmal den Objektcharakter, in dem er selber steckt. Und indem er sich als Wahrer erkennt, wird er gedrängt, in den Vermittlungen weiterzugehen. So, dass man sagen kann, wenn jemand begreift, er ist Objekt, die Frage entsteht, woher kommt das? Was begründet das? Warum ist das so? Das meint Lukács mit dem Weitergehen der Vermittlungen. Er geht in den, er hat die Tendenz in der Erkenntnis zur Totalität. Was ist die Gesellschaft, mit der ich es zu tun habe und deren Objekt ich bin? Was alles diese Unmittelbarkeit fordert. Der Arbeiter kennt sich selbst und seine eigenen Beziehungen zum Kapital in der Ware. Soweit er doch praktisch unfähig ist, sich über diese Objektrolle zu erheben, ist sein Bewusstsein das Selbstbewusstsein der Ware. Oder anders ausgedrückt, die Selbsterkenntnis, die Selbstenthüllung der auf Warenproduktion, auf Warenverkehr fundierten kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Und er sagt, wenn etwa ein antiker Sklave ein Instrumentum vocale, wie Marx das einmal bezeichnet hat, zur Erkenntnis seines Selbst als Sklaven gelangt, bedeutet dies keine Selbsterkenntnis. In diesem Sinne, er kann damit auch bloß zur Erkenntnis eines Gegenstandes gelangen, der zufällig er selbst ist. Er erkennt nicht die Struktur des Ganzen. Zwischen einem denkenden und einem unbewussten Sklaven ist objektiv gesellschaftlich kein entscheidender Unterschied. Ebenso wenig wie zwischen der Möglichkeit eines Sklaven über seine eigene gesellschaftliche Lage bewusst zu werden und zwischen der Erkenntnismöglichkeit eines Freien über die Sklaverei. Die starre erkenntnistheoretische Verdopplung von Subjekt und Objekt. Das ist der Punkt. Und damit die struktive Unberührtheit des adäquat erkannten Objekts vom erkennenden Subjekt bleibt dabei unverändert. Und er sagt jetzt, das ist der Kern. Die Selbsterkenntnis des Arbeiters als Ware ist aber bereits als Erkenntnis praktisch. Bereits als Erkenntnis praktisch. Nun können Sie natürlich sagen, so ist es dann auch später aufgefasst worden, das ist ja eine verquollene Mythologie, ein Mythos vom Arbeiter. So ist ja kein empirischer Arbeiter, sagt auch Lukács. Und das ist das Merkwürdige seiner Konstruktion. Wenn er hier den einzelnen Arbeiter beschreibt, ist es das, der transzendentale Arbeiter, könnte man sagen. Der Arbeiter, nicht wie er sein sollte, sondern wie er aufgrund seiner Objekt-Subjekt-Situation gezwungen ist zu sein. Es ist nicht der empirische Arbeiter, den er beschreibt. Aber er kann es nur erläutern an einem empirischen Arbeiter. Die Selbsterkenntnis, ich bin Ware, wie jeder Gegenstand in dieser Gesellschaft, der in diese Warenzirkulation eingeht, ist schon ein praktischer Schritt, sagt er. Wie können die aufgehalten werden, die ihre Situation erkannt haben? Dieser Brechtsche Satz, wie sind die aufzuhalten, die das erkennen, das selbst erkennen? Es gibt viele Formulierungen, die sich knüpfen an solche Aussagen. Würden die Arbeiter es erkennen, ihre eigene Lage, wären sie nicht aufzuhalten, zu rebellieren. Aber wie erkennen Sie Ihre Lage? Und was hindert Sie, diese Lage zu erkennen, wird zu einem entscheidenden Motiv der Erkenntnis der Frankfurter Schule. Nicht, dass es notwendig wäre, die Theorie auf die objektive Klassensituation zu beziehen, ist der Unterschied, sondern wie wird aus einem in der bürgerlichen Warenproduktion einbezogenen Proletarier, der Ausbeutungsobjekt ist, der aber gleichzeitig Quelle des gesellschaftlichen Reichtums ist, als Mehrwert, als Wertquelle. Lebendige Arbeit ist die Wertquelle. Wie wird aus einem Objekt ein handlungsfähiges Subjekt? Und was sind die Bedingungen dafür, dass aus einem Abhängigen ein Freier wird, der sich assoziiert mit anderen, um die Verhältnisse umzugestalten? Diese Selbsterkenntnis-Euphorie bei Lukács hat sich erwiesen als etwas, was in der Entwicklung der Weimarer Zeit und später immer stärker in Bedrängnis geraten ist, auch als Erkenntnisstandpunkt. Das heißt, die Erkenntnis vollbringt eine gegenständliche, struktive Veränderung am Objekt ihrer Erkenntnis, sagt er, nicht? Also indem der Arbeiter sich selbst erkennt, bricht er die bloße Objektivität auf, in der er steckt, ist die Rückkehr eines idealistischen Programms unter proletarischen Symbolen und Begriffen. Das ist nun wieder das gefundene Fressen für die Stalinisten gewesen, Lukács in diese Ecke zu bringen, als Subjektivist, als Idealist. Lukács selber hat sich von Geschichte und Klassenbewusstsein distanziert. Eben als ein idealistisches Programm. Sie sehen aber hier gerade an der Theorie von Lukács, die ja mit Marxischen Kategorien arbeitet und aus dem Plattenökonomismus ausbrechen will, wie schwer eine Orientierung ist, die sich nicht einlässt auf die wirklichen Veränderungen der Gesellschaft, auf die wirklichen Veränderungen der Subjekte. Das ist nämlich der entscheidende Punkt hier. Was spielt sich im Innern der Proletarier ab? Sind sie vielleicht, die hier in die Instanz versetzt werden, die Verdinklichung zu durchschauen und zu verhindern, selbst Produkte der Verdinklichung? Warum sollten gerade die Proletarier, die in der Not sind und mit Fragmenten ihrer Lebensperspektiven arbeiten, warum sollten die freie Erkenntnissubjekte sein können? Das weiß Lukács auch, dass das nicht möglich ist. Daher nimmt er diese Erläuterungen alle und sagt, es ist ja auch gar nicht der Proletarier, sondern es ist das Proletariat. Eine Substanz als Instanz, ja, eine Substanz, die zur geschichtlichen Instanz der Veränderungen wird. Ob die subjektiven Voraussetzungen der Einzelnen so sind, dass sie darauf hindeuten oder nicht, ist gleichgültig. Lassen Sie mich diese Passage hier noch abschließen. Also diese Erkenntnis vollbringt eine gegenständlich struktive, also umstrukturierende Veränderung am Objekt ihrer Erkenntnis. Der objektive Spezialcharakter der Arbeit als Ware, ihr Gebrauchswert, ihre Fähigkeit, ein Mehrprodukt zu liefern, der wie jeder Gebrauchswert in den quantitativen Tauschkategorien des Kapitalismus spurlos untertaucht, erwacht in diesem Bewusstsein, durch dieses Bewusstsein zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Der Spezialcharakter der Arbeit als Ware, ohne dieses Bewusstsein ein anerkanntes Triebrad der ökonomischen Entwicklung, objektiviert sich selbst durch dieses Bewusstsein, indem aber die spezifische Gegenständlichkeit dieser Warenart, dass sie unter dinglicher Hülle eine Beziehung zwischen Menschen, unter der quantifizierenden Kruste ein qualitativer, lebendiger Kern ist, zum Vorschein kommt, kann der auf die Arbeitskraft als Ware fundierte Fetischcharakter einer jeden Ware enthüllt werden. Und das stellen nun die Frankfurter in Frage. Ich habe diese Folie skizziert, die eine andere ist als das, was gleichzeitig Heidegger macht. Sein und Zeit entsteht etwa in der gleichen Zeit. Etwas später, 27. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob Heidegger Geschichte und Klassenbewusstsein gelesen hat. Man vermutet es, Heidegger selber würde das nie zugeben, dass er beeinflusst ist aus dieser linken Ecke. Aber die zwei großen Schriften, die einen polaren Gegensatz ausdrücken, sind Sein und Zeit und Geschichte und Klassenbewusstsein. Das sind die zwei großen philosophischen Schriften dieser Zeit mit sehr weitgehenden Wirkungen. Die eine in Bezug auf das, was westlicher Marxismus bezeichnet wird, der sich immer bezogen hat auf dieses Werk von Lukács bis in die 68er-Rebellion hinein, wo also sehr viele Diskussionen über Geschichte und Klassenbewusstsein stattgefunden haben. Und die andere Linie, eben die ontologische Linie, ist die durch Sein und Zeit bestimmte Linie. Es ist jetzt nicht der Ort, diese Beziehung weiter zu erörtern. Ich habe das nur erwähnt, dass es hier zwei Pole gibt, an denen sich auch die Intellektuellen orientiert haben. Und sie können sich ausrechnen, wo die einen hintendieren und wo die anderen eher hintendieren, wenn sie das klassengeschichtlich nehmen. Herbert Marcuse ist ein abgesprungener Heideggerianer, der zu den Frankfurtern überläuft. Mit großem Misstrauen aufgenommen worden. Nicht, was der will oder was der vorhat. Und Horkheimer war nicht so ganz einverstanden mit so einem Menschen, der von Heidegger kam und sich anbot, im Institut mitzuarbeiten. Die Frankfurter Schule ist gerichtet auf eine permanente Auseinandersetzung mit diesen beiden Polen. Erkenntnistheoretisch bis hin in die negative Dialektik bei Adorno immer wieder eine Auseinandersetzung mit den ontologischen Kategorien von Heidegger, dem Jargon der Eigentlichkeit, wie das eine Buch heißt, zu Heidegger, aber auch mit der Weiterentwicklung der Verdinglichungsproblematik und natürlich dem Versuch, jetzt das herauszuarbeiten, was die spezifische Rolle der Theorie und des Intellektuellen ist, der sich nicht der bürgerlichen Klasse politisch zuordnet, sondern einer Klasse, die das Proletariat ist, die Arbeiterklasse, jedenfalls auf dem linken Spektrum steht diese Mühe, was Theorie in einem solchen Zusammenhang sein kann, in dem nichts mehr verbürgt ist, keine Instanz mehr verbürgt ist und keine Partei mehr Sicherheit bietet, dass das, was sie an Erkenntnis ermöglicht und das, was sie an Praxis verspricht, auch wirklich zur Emanzipation beiträgt. In Theorie, in traditioneller und kritischer Theorie heißt es dann, aber auch die Situation des Proletariats bildet in dieser Gesellschaft keine Garantie der richtigen Erkenntnis. Das ist eindeutig gegen Lukács gerichtet. Wie sehr ist die Sinnlosigkeit als Fortbestehen und Vergrößerung der Not und des Unrechts an sich selbst erfährt, so verhindert doch die von oben noch geförderte Differenzierung seiner sozialen Struktur und die nur in ausgezeichneten Augenblicken durchbrochene Gegensätzlichkeit von persönlichem und klassenmäßigem Interesse, dass dieses Bewusstsein sich unmittelbar Geltung verschaffe. Die Gebrochenheiten sind es, die Horkheimer hier bezeichnet. Es gibt keine Instanz. Solche Sätze in der alten Arbeiterbewegung kommen immer wieder. Es gibt keinen Gott, keinen Tribun, keinen Kaiser, der uns hilft. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist das Werk der Arbeiter. Aber es ist nicht einfach, eine Instanz zu bezeichnen, die das übernimmt oder die gesicherte Erkenntnis hat. Differenzierungen brechen. An der Oberfläche sieht vielmehr die Welt auch für das Proletariat anders aus. Eine Haltung, welche seine wahren Interessen und damit auch die der Gesellschaft im Ganzen nicht auch ihm selbst entgegenzusetzen imstande wäre, sondern ihre Richtschnur von Gedanken und Stimmungen der Massen bezöge, geriete selbst in sklavische Abhängigkeit vom Bestehenden. Und er sagt jetzt, die eigene Theorie, was hat Theorie, was hat Philosophie in diesem Zusammenhang zu tun? Sie hat nichts zu tun, zu feiern. Das Objektive, Unvermeidliche. Oder zu glauben, oder den Glauben zu verbreiten, die Proletarier werden das schon machen, weil sie es machen müssen. Sondern Theorie hat eine andere Funktion, gerade in Bezug auf ihre Klassenbezogenheit. Klassenbezogenheit im Sinne der Befreiungsmöglichkeit der Klasse von einer Gesellschaft, die eben die kapitalistische Gesellschaft ist. Der Intellektuelle, der nur in aufblickender Verehrung die Schöpferkraft des Proletariats verkündet und sein Genüge darin findet, sich ihm anzupassen und es zu verklären, übersieht, dass jedes Ausweichen vor theoretischer Anstrengung, die er in der Passivität seines Denkens sich erspart, sowie vor einem zeitweiligen Gegensatz zu den Massen, in den eigenes Denken ihn bringen könnte, diese Massen blinder und schwächer macht, als sie sein müssen. Das ist die entscheidende Position der kritischen Theorie als einer Klassentheorie. Die Theorie hat die Funktion, aufzuklären, sichtbar zu machen, auch Risiken einzubeziehen, sich zu entfremden, sich zu distanzieren von denjenigen, die etwas anderes von der Theorie erwarten, nämlich Legitimation. Auch dieses Risiko einzubeziehen bedeutet, dass eine solche Theorie dem Emanzipationswunsch der Menschen näher ist als eine Theorie, die die Schöpferkraft des Proletariats lobt und sich darauf bezieht. Das macht nach Horkheimer die Massen blinder, als sie sein müssen. Das heißt, der Aufklärungsfunke, der Aufklärungsgedanke ist unabdingbar für eine Theorie und keine Theorie darf die Kriterien ihrer Kritik aus dem Denken fremde Gegenstände oder Objekte beziehen. Sagen, ich denke jetzt so, weil der Parteivorstand das so vorgesehen hat. Und alle diese Intellektuellen, einschließlich Lukács, sind ins Schleudern geraten. Sogar bei dem großen Bloch hat es Momente gegeben, wo er ins Schleudern gekommen ist. Nämlich in der Zeit der Moskauer Prozesse, wo er in einer kleinen Schrift, in einem Aufsatz, Jubiläum der Renegaten heißt das, versucht hat zu konstruieren, die Moskauer Prozesse und Stalin gewissermaßen als die Alternative zu Hitler, Stalin oder Hitler. Und wenn man das eine nicht will, muss man die Folgen des anderen Herrschaftszusammenhangs mit einbeziehen. Er hat darunter gelitten, später unter diesen missverständlichen Formulierungen und hatte mich damals gebeten, etwas darüber zu schreiben. Ich habe auch etwas darüber geschrieben und deshalb die ganzen Aufsätze noch einmal durchgesehen. Es ist nicht ganz klar, was seine Anpassungsposition ist. Aber die in Europa und Vereinigten Staaten herumgeschickten und herumgetriebenen Intellektuellen, Linksintellektuellen, die Rechtsintellektuellen haben ja alle in Deutschland bleiben dürfen, sind auch begierig gewesen nach irgendeinem Halt in der Welt. Das heißt, manche haben dann die Sowjetunion als einen Halt betrachtet mit innerlichem Widerstand, mit innerlicher Kritik. Viele Momente, die in der Emigration über Stalinismus, über Sowjetunion geäußert werden, zum Beispiel von Brecht, verweisen auf diese, ja, auf dieses gebrochene Verhältnis Russland und dem Stalinismus, drücken aber auch ähnliche Bedürfnisse aus. Bitte. Diese Bloch'sche Taktieren eben als politischer Intellektueller so etwas wie Realitätshalt zu bekommen, ist natürlich auch bei den Frankfurtern da. Wo ist der Punkt, von dem aus man noch was für das Proletariat tun kann? Oder was ist das Proletariat überhaupt 1937? Was ist das? Sind das die vereinzelten, einzelnen Arbeiter, die vielleicht im inneren Widerstand fühlen, aber die Kollektive sind zerschlagen? Die Nazis als Gelegenheitsmaterialisten, die sie waren, geniale Gelegenheitsmaterialisten, wussten, man muss die Arbeiterorganisation zerschlagen, um die Proletarier als Einzelne aufzuraffen, aufzusammeln, zu integrieren. Nicht einen Tag der Arbeit einrichten, Kraft durch Freude und also gewerkschaftliche Dinge assimilieren in den Faschismus. Wo ist der Bezugsrahmen für eine Theorie? Das stellt sich auch für Horkheimer und der sagt, es ist unabdingbar, wenn ich meinen Verstand und meine Urteilskraft, die Fähigkeiten des Denkens der Aufklärung aufgebe, wird das worauf ich mich beziehe, blinder und die Situation schlimmer. Ich weiß nicht, ob das Wirkungen hat, dieses Denken. Aber es gibt keine Alternative dazu, ist die These in Bezug auf die Funktion der Theorie in Klassen zusammenhängen bei Horkheimer. Auch das ist nicht ohne Bitterkeit von vielen aufgenommen worden, die sich vorgenommen hatten, innerhalb dieses Klassenzusammenhangs viel stärker eine Praxisorientierung der Frankfurter einzuklagen. Aber er sagt, dass es sich völlig der jeweiligen psychologischen Lage der Klasse unterordnet, die an sich die Kraft zur Veränderung darstellt, an sich die Kraft führt jenen Intellektuellen zum beglückenden Gefühl, mit einer ungeheuren Macht verbunden zu sein und in einen professionellen Optimismus. Wird dieser in Perioden schwerster Niederlagen erschüttert, dieser professionelle Optimismus? Nach Hitler kommen wir. Das Proletariat wird das schon richten, weil es das muss. Dieser professionelle Optimismus in Niederlagen erschüttert, so gerät mancher Intellektuelle in Gefahr, einen ebenso bodenlosen sozialen Pessimismus und in Nihilismus zu verfallen, wie sein Optimismus übertrieben war. Sie ertragen es nicht, dass gerade das aktuelle, die geschichtliche Situation am tiefsten erfassende, zukunftsreichste Denken in bestimmten Perioden es mit sich bringt, seine Träger zu isolieren und auf sich selbst zu stellen. Das ist ein Gedanke, den es bei Marx schon gibt. Die Isolierung, die Gefahr der Isolierung. 1851 in London, 1851, 52, als Marx in London war. Und hier saßen jetzt die emigrierten sozialistischen Intellektuellen ganz verschiedener Herkunft da und warteten auf den Sprung nach Europa. Nach dem Scheitern der 48er-Revolution war es für viele klar, das kann nicht weitergehen, irgendwann flammt das wieder auf. Und er hat sich diese ganzen Zirkel, die sehr zahlreich waren in London, angeguckt und gesehen, dass die im Grunde immer nur warten, also auf die Flammenzeichen in Europa, auf die Revolution. Und ihn natürlich mit einbeziehen wollten in dieses praktizierende Warten auf die Rückkehr nach Europa. Und er schreibt in einem Brief an Engels: Wir müssen jetzt anfangen, über die Bedingungen nachzudenken, warum die Revolution nicht kommt. Wir sind in der Situation, eine authentische Isolation, ist das wörtlich, sagt er wörtlich, vorzunehmen. Eine authentische Isolation. Wir müssen uns von diesen ganzen Revolutionserwartungen trennen und viel grundlegendere Fragen stellen. Hier beginnt bei Horkheimer und dem Frankfurter Institut die authentische Isolation. Sie identifizieren sich nicht mehr mit irgendwelchen Parteien, Gruppierungen und gleichzeitig die Nachfrage nach den grundlegenden Bedingungen, die es gibt dafür, dass dieses gewaltige kollektive Unglück über das Kulturland Deutschland hereingebrochen ist. Aber sie versuchen durchaus in einer Form zu analysieren, was in den ökonomischen Verhältnissen abgelaufen ist. Es ist etwa die gleiche Zeit, etwas später, wo die zwei Schriften entstehen, der autoritäre Staat und die Juden und Europa, in denen Horkheimer, und ich zitiere jetzt nur Horkheimer, es gibt eine Reihe von anderen Schriften, die das auch belegen, den Versuch macht, in eher traditionellen Kategorien von Zentralisation, Konzentration, Kapital, Ausbeutung, das zu begreifen, was abläuft. Wenn Sie das sich einmal ansehen, dann haben Sie noch einmal die Ebene, dass hier auch der Versuch gemacht wird, das nicht auszuklammern aus dem Phänomen des Faschismus. Da fällt der berühmte Satz in diesem Aufsatz, die Juden und Europa, der immer unendlich viel zitiert worden ist. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Nicht wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Viele Menschen in der Nachkriegszeit redeten vom Faschismus und verschwiegen den Kapitalismus. Aber es ist viel früher geschrieben. Es ist nicht bezogen auf die Nachkriegszeit, sondern ich glaube 1940 oder 1941 entstanden, in dem hier Faschismus und Kapitalismus schon als eine Gesellschaftsformation begriffen wird, als eine Stufe, der Faschismus als eine Stufe des Kapitalismus oder als Ausweg aus den Widersprüchen des Kapitalismus. Und der Versuch, das bezeichnet hier diese Schrift Juden und Europa, die Juden, den Antisemitismus nicht einfach zu begreifen als eine Frage der Juden und eine Frage eben derjenigen, die sie vernichten, sondern die Judenfrage, so wie Marx es schon tat, in den kapitalistischen Gesamtzusammenhang mit einzuordnen, ist der Sinn dieser Schrift. Und er sagt, es gibt zwei Transformationen in der gegenwärtigen Welt, mit der Sie es zu tun haben. Der integrale Etatismus, wie Sie es nennen, das planwirtschaftliche System und der autoritäre Staat als zwei Formen der Pervertierung von Freiheitsrechten und von Demokratie. Es verändert sich aber auch mit diesem Blick, der immer stärker bei Horkheimer und Adorno auf das Innere der Zivilisation geht. Und weg von den Erklärungen des monopolkapitalistischen Arrangements, der gekauften, durch Hugenberg und anderen bestochenen, gekauften Nazis. Das heißt, der einfachen Interessenkonstellation innerhalb der bürgerlichen Klasse, einschließlich der Beziehung zur Reichswehr und anderen. Viele Erklärungen sind rein ökonomistisch. Die Ausweglosigkeit der Ökonomie erzeugt so etwas wie ein Auftragsverhältnis an die Nazis, jetzt einen räuberischen Imperialismus in Gang zu setzen. Oder Leute, die sagen, Deutschland hat keine Rohstoffe und ist ohnehin gebeutelt durch Reparationsleistungen aufgrund des Versailler Vertrages. Also muss jetzt eine Ausdehnung stattfinden, die Rohstoffe. Gewiss, das ist auch Ziel gewesen dieses Hitler-Regimes. Das war der Grund, warum sie nach Afrika marschierten und an die Ölquellen wollten. Und doch auch nicht gesehen haben, dass andere schon da sind, die möglicherweise stärker und mächtiger sind. Oder in den Kaukasus. Und alle diese sind Versuche, die Rohstoffquellen der Welt zu nutzen, für ein Land, das bei der imperialen Ausdehnung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leer ausgegangen ist. Deutsch-Südwestafrika. Also so gemessen am Imperium, am Empire, englischen Empire, ja eher ein Vorgarten oder sowas ähnliches, das Deutschland zu. Aber Bismarck hat bewusst diese Politik betrieben, keine Kolonien oder wenig Kolonien. Diese paar symbolischen Kolonien, die ja heute noch auch an Deutschland hängen und sich also deutsch fühlen auch, merkwürdigerweise. Diese Entwicklung hat Deutschland nicht mitgemacht. Und es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen, die darauf hinauslaufen, Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus. So auch die Schrift von Lenin. Der Imperialismus als einen Ausweg. Und die Nazis werden benutzt. Aber schon sehr früh merken Horkheimer und Adorno, dass das eine ganz andere Dimension hat. Der Faschismus eine ganz andere Dimension hat. Vor allen Dingen auch eine Dimension, die viel stärker die Subjekte und die Subjektausstattung erfasst und berührt und aus ihnen kommt. Nämlich Autorität und Autoritätsgebundenheit der Menschen. Warum machen so viele mit? Warum ist der Faschismus ein gesamteuropäisches Phänomen? In traditionellen Ländern der politischen Demokratie nicht so ausgeprägt wie in eher spätnationalen Zusammenhängen, wie Deutschland und Italien, nicht zufällig. Die beiden Länder, in denen die nationale Einheit, nicht 1860, Garibaldi und andere, mussten diesen Flickenteppich zusammenbringen, aus dem Italien bestand und Deutschland ja genauso. Aber reicht das aus, die Dimension zu erklären? Ist für Sie die Frage. Reicht das aus? Das ist ja alles rational, was da. Das kann man ja begründen. Das sind ja Interessen. Aber wo liegt das Interesse? Das ist nun noch nicht in dieser Zeit, aber es zeichnet sich ab. Und in den Reflexionen von Horkheimer und Adorno schon sehr früh die Vernichtungsabsicht, die dahinter steht, gegenüber den Juden, gegenüber den Intellektuellen. 1933 ist auch das große Emigrationsjahr vertrieben. Reicht das aus dafür? Es wäre sinnvoll. Das hat sich ja erwiesen, dass es sinnvoll gewesen wäre für die Nazis, die jüdischen Intellektuellen, die großen Physiker zu behalten. Nein, stattdessen versucht man eine deutsche Physik zu etablieren mit völlig epigonenhaften Figuren, die also Nazi-Parolen herplappern, aber natürlich an der physikalischen Entwicklung nichts verändern und schon gar nicht imstande sind, irgendwelche Atombomben zu konstruieren oder so etwas zu machen. Wenn die jüdischen Intellektuellen alle an dem Projekt der Atombomben in den Vereinigten Staaten konzentriert sind, man könnte sagen, warum, was ist da los? Zwar hat Göring gesagt, wer Jude ist, bestimme ich. Aber er hat wenige zugelassen, die Juden waren und die als Nichtjuden definierte. Das heißt, hier stellen sich ganz andere Fragen als die der klassenbezogenen Interessenkonstellationen, Viele der bürgerlichen Leute, wie Papen und andere, die glaubten wirklich sehr lange, Hitler in der Hand zu haben. Die sind ins Kabinett gegangen mit der Absicht, auch Hugenberg und Papen, nicht, den haben wir in der Hand. Und führt dazu, dass dieses Vertrauen in eine objektive Instanz, die das wendet, verloren geht. Und wie gesagt, die Realitätsbedürftigkeit innerhalb der transzendentalen Heimatlosigkeit der Intellektuellen ist so groß, dass viele jetzt sich entscheiden für eine der Seiten. Nicht? Also die Sowjetunion wird dann ja später ohnehin durch den Legitimationsvorrat eines Sieges über den Faschismus noch einmal verlängert, auch in der Lebensdauer. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Momente dafür, dass sie nicht früher zusammengebrochen ist, darin besteht, dass sie Siegermacht über den Faschismus ist. Und dass diese ehrenvolle Legitimation irgendwann aufgezehrt gewesen ist. Also, was bedeutet Theorie, die der Emanzipation dient, auch der Emanzipation der Arbeiterklasse? Welche Regeln muss sie befolgen und wie weit kann sie gehen in der Bestimmung von Stufenfolgen, von denen die ganze Metaphysik des Leninismus lebt? Ich weiß nicht, ob Sie noch so im Kopf haben, selbst so jemand, der sicherlich ein sehr schmaler Kopf gewesen ist, wie Honecker, hat doch mit einem geradezu bestürzenden Selbstbewusstsein, auch noch ein Jahr vor dem Zusammenbruch dieses ganzen Systems, erklärt, also den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf oder so ungefähr. Der Lauf des Sozialismus, wir sind im Lauf der Geschichte. Wer soll das aufhalten? Und diese Frage, diese Stufenmetaphysik, wie ich sie bezeichnen möchte, nicht? Also Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus. Also diese Stufenmetaphysik als Glaubensgewissheit, als neue Glaubensgewissheit für Linksintellektuelle hat zum Teil Katastrophen angerichtet, weil hier überhaupt nicht reflektiert wurde auf die empirischen Zusammenhänge, in denen sich Geschichte vollzieht. Die empirischen Zusammenhänge, auf die Marx immer allergrößtes Gewicht gelegt hat. Die Frage der Vera Sasulitsch in einem Brief an Marx in 1880, also einige Jahre vor seinem Tod, ob es in Russland aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Züge des Mir nicht möglich sei, die Stufen des Kapitalismus zu überspringen. Auf diesen Brief antwortet Marx lange nicht und macht 4 Briefentwürfe. Und der letzte Brief, der abgeschickt wird, ist die kürzeste Fassung. Der sagte, ich habe nur Aussagen über England gemacht. Ich weiß es nicht, wie das in Russland ist. Man müsste es untersuchen. Und diese Vorsicht des Intellektuellen, gerade von Marx, man muss forschen. Das ist ein Untersuchungsgegenstand. Im Übrigen sagt er und auch Engels noch in seinen letzten Schriften Soziales in Russland, 1895, also in seinem Todesjahr geschrieben, wenn es dann eine Abkürzung geben sollte in Russland, dann nur mit Hilfe des fortgeschrittenen Westens, nicht alleine. Nur mit Hilfe des fortgeschrittenen Westens. Das ist nun in der Tat bis 1923 die Grundauffassung aller führenden Bolschewiki. Also Lenin, Trotzki, Bukharin, Sinowjew, alle sind der Auffassung, wir werden es nicht alleine schaffen, sondern nur mit Hilfe des solidarischen Westens. Deshalb bezieht sich Horkheimer hier auf die Frage der Reife. Wann ist eine geschichtliche Epoche reif, dass eine andere an deren Stelle treten kann? Die Reife gerade der. Und welche Rolle spielt Theorie oder Philosophie in Bezug auf solche Reife? Und er entkoppelt diese Frage der Reife jetzt von den rein objektiven Bedingungen, die sich zeigen, und sagt, die Theorie steht eigentlich quer zu dieser Frage der Reife. Das ist ein sehr schöner Satz hier in dem, glaube, autoritären Staat. Muss mal sehen. Nein, in Juden und Europa, wo er sagt, die Rede von der mangelnden Reife, das Einverständnis mit dem Schlechten, ist das Einverständnis mit dem Schlechten. Für den Revolutionär ist die Welt schon immer reif gewesen. Was im Rückblick als Vorstufe, als unreife Verhältnisse erscheint, galt ihm einmal als letzte Chance der Veränderung. Er ist mit den Verzweifelten, denen ein Urteil zum Richtplatz schickt, nicht mit denen, die Zeit haben. Die Berufung auf ein Schema von gesellschaftlichen Stufen, das die Ohnmacht einer vergangenen Epoche post festum demonstriert, war im betroffenen Augenblick verkehrt in der Theorie und niederträchtig in der Politik. Die Zeit, zu der sie gedacht wird, gehört zum Sinn der Theorie. Die Lehre vom Wachsen der Produktivkräfte, von der Abfolge der Produktionsweisen, von der Aufgabe des Proletariats ist weder ein historisches Gemälde zum Anschauen noch eine naturwissenschaftliche Formel zur Vorausberechnung künftiger Tatsachen. Sie formuliert das richtige Bewusstsein in einer bestimmten Phase des Kampfes und ist als solches auch in späteren Konflikten wieder zu erkennen. Die als Eigentum erfahrene Wahrheit schlägt ihr Gegenteil um. Auf sie trifft der Relativismus zu, dessen kritischer Zug von demselben Sekuritäts-, also Sicherheitsideal herrührt wie die absolute Philosophie. Die kritische Theorie ist vom anderen Schlage. Sie kehrt sich gegen das Wissen, auf das man pochen kann. Sie kehrt sich gegen das Wissen, auf das man pochen kann. Sie konfrontiert Geschichte mit der Möglichkeit, die stets konkret in ihr sichtbar wird. Die Reife ist das Thema Probandum und Probatum. Thema Probandum und Probatum ist die Reife. Probandum würde bedeuten, als ein zu beweisendes, zu erweisendes Thema. Und Probatum ist das erwiesene Thema. Das heißt, an der Frage der Reife lässt sich auch etwas festmachen von der Gegenwärtigkeit der kritischen Dimension des Denkens. Ich kann nicht vertrauen auf reife Phasen. Und ich kann nicht sagen, dass die Unreife einer Situation mich veranlassen soll, nicht zu intervenieren. Das ist der Sinn dieser Sätze. Verstehen Sie, ich kann mich nicht darauf verlassen. Es mag sein, dass genau meine Intervention den Reifegrad der Situation herstellt, der notwendig ist, damit es anders wird. Jedenfalls ist es nicht völlig auszuschließen. Wenn es nicht völlig auszuschließen ist, sollte man es tun. Deshalb Probandum und Probatum. Das Probatum ist natürlich immer erst nachträglich. Aber Probandum bedeutet einen eigenen Reflexionsprozess auf gesellschaftliche Situationen, die nicht selber laufen oder in Stufen sich auseinanderlegen. Ich bin als Intellektueller eigentlich immer herausgefordert zu intervenieren. Egal, ob die Situation reif ist oder nicht reif ist. Und vor allen Dingen, das bezieht sich auf die vorherigen Äußerungen von Horkheimer, die Intellektuellen sind noch notwendiger in Zeiten der Niederlage als in Zeiten des Erfolgs. Wenn diese Niederlagendepression, von der Horkheimer spricht, hat sehr viele Intellektuelle erfasst, sogar große Denker wie Karl Korsch, die am Ende doch sehr verbittert und verzweifelt ja an ihrem Marx festgehalten haben, bis zum Schluss. Denn auch Korsch, also 1951, dann also kurz vor seinem Tode in den Züricher Thesen, opfert dann dieses Denken, an dem er sein Leben lang festgehalten hat. Deshalb die Offenheit der Theoriebildung auch eine Form der Selbsterhaltung des Denkens ist. Also, wenn Sie jetzt diesen Gedanken der Dialektik von Identität und Nicht-Identität auf Theoriebildung beziehen, dann haben Sie immer eine sich entwickelnde Identität einer solchen Theorie, die mit mannigfaltigem Nicht-Identischen zu tun hat und sich darauf einlassen muss. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt einer politischen Theorie, die sich auf Emanzipationsprozesse bezieht, dass sie als organisierendes Bewegungszentrum die Erfahrungsfähigkeit behält und jene Kategorien und jene Begriffe und jene Erkenntnisse in sich aufnimmt, die diese Erfahrungsfähigkeit erweitern, ohne dass sie umkippt. Also ohne dass man konvertiert werden muss. Also die Selbstverblendung der Theorie in Orthodoxien und in Dogmatiken ist immer angelegt auf Konvertitentum. Nicht? Also die Starrheit einer Theorie oder die Identifikation mit einer Theorie, die mehr leistet oder die anderes leistet als den Umgang mit der Theorie, die eine Lebensgeschichte bewahrt. Also wenn Menschen anfangen, Theorien oder Merksätze oder auch religiöse Ausdrucksformen, Rituale, nicht als das zu nehmen, was sie sind, religiöse Rituale, Begriffe, Erkenntnisse, sondern lebensbestätigende, identitätserhaltende Elemente in ihrem Lebenszusammenhang, ist die Gefahr des Zerbrechens an einem bestimmten Punkt immer sehr groß. Das ganze 20. Jahrhundert ist eine Schädelstätte von Konvertiten, kann man sagen. Natürlich, Köstler gehört auch dazu. Seine Erfahrung im Spanischen Bürgerkrieg ist es eigentlich, da ist noch nicht richtig im Gang, das, was mit diesen Prozessen in Moskau läuft. Aber er hat erfahren, dass die Kommandeure, die von der Kommunistischen Partei dahin geschickt wurden, unter anderem verantwortlich sind, dass diese furchtbare Massaker stattgefunden haben. Das heißt also, die Niederlagen sind zum Teil produziert von Anweisungen aus dem Ausland, während die Roten Brigaden, zu denen er auch gehörte, eine sehr erfolgreiche Politik und einen erfolgreichen Kampf hatten. Auch hier im Grunde Dogmatismus als etwas dem Menschen, dem lebendigen Denken und Fühlen Fremdes betrachtet wird, dass dann auch diese Starre und dieses Leblose, das es in sich hat, irgendwo durch Niederlagen, durch Zerbrechen, durch Zerbröckeln, wie eine Betonrealität zerbröckelt, in einen solchen Zustand der Erosion gerät und für die individuellen Karrieren, auch die politischen Karrieren, sehr starke Folgen haben kann. Wird jedoch der Theoretiker und seine ihm spezifische Aktivität mit der beherrschten Klasse als dynamische Einheit gesehen, sodass seine Darstellung der gesellschaftlichen Widersprüche nicht allein als ein Ausdruck der konkreten historischen Situation, sondern ebenso sehr als stimulierender, verändernder Faktor in ihr erscheint, dann tritt seine Funktion hervor. Der Gang der Auseinandersetzung zwischen den fortgeschrittenen Teilen der Klasse, den Intellektuellen und den Individuen, welche die Wahrheit über sie aussprechen. Ferner die Auseinandersetzung zwischen diesen fortgeschrittensten Teilen mitsamt ihren Theoretikern und der übrigen Klasse ist als ein Prozess von Wechselwirkung zu verstehen, bei dem das Bewusstsein mit seinen befreienden, zugleich seine antreibenden, disziplinierenden, aggressiven Kräfte entfaltet. Seine Schärfe zeigt sich in der stets gegebenen Möglichkeit der Spannung zwischen dem Theoretiker und der Klasse. Das ist für ihn entscheidend, dass dieses Spannungsverhältnis ausgehalten wird. Ja, dass in diesem Spannungsverhältnis die eigentliche produktive Hilfe des Theoretikers für die Klassenemanzipation besteht. Wer soll sonst das machen, wenn nicht die politischen Intellektuellen, die sich auf die Klasse beziehen? Bitte. Ja, auch, also es ist jedenfalls ein dialektisches Verhältnis. Ich muss mich beziehen auf die kollektive Emanzipation. Jede linke Theorie, die ist kann nicht freischwebend sein. Ich muss auch einen Blick haben auf kollektive Emanzipation. Auf der anderen Seite, was das bedeutet und was das fördert, ist ein solches kompliziertes Verhältnis, dass es in der Tat Instanzen geben muss, reflektierende Instanzen, die das bewusst machen, worin die Schwierigkeiten und worin die Chancen bestehen. Insofern ist die Identität besteht in dem gemeinsamen Willen der Emanzipation, wenn man so will. Aber die spezifische Professionalität des Intellektuellen besteht darin, diesen Emanzipationsumkreis näher zu bestimmen und vor allen Dingen auch die entgegenwirkenden Ursachen. Die Enttäuschungen sind, ja die Kränkungen sind, der möglichen Allmacht zum Beispiel von Politikern, dass sie alles können. Und wenn man ihnen nachweist, dass sie praktisch Regierende über das Wetter sind, also dass sich grundlegend nichts ändert, wenn sie nicht da sind, jedenfalls mit bestimmten Politikformen, ist das kränkend. Und Intellektuelle, die das machen, werden nicht freundlich aufgenommen. Und werden nicht hofiert, sondern werden als Leute wahrgenommen, die eben den Willen, den Emanzipationswillen oder diesen Allmachtswillen zersetzen. Das ist ein altes Thema in allen Kulturen. Und trotzdem gibt es auch immer Kulturen, in denen dieser bohrende Gedanke der Kritik das Entscheidende ist. Das ist die sokratische Kultur, von der Antike ausgehend, die auch eingeht in ein solches Denken, nicht mit Identität und Nicht-Identität. Es ist weder nur identisch, noch fällt es völlig auseinander. Wie soll man es begreifen? Wie soll man es verstehen? Ja. Ich kann mal eine Frage stellen. Was bedeutet das jetzt aber nochmal für das Klassenbewusstsein in der Arbeiterklasse selbst? Bedeutet es nicht, dass dann demzufolge, ja, also welche Möglichkeit gibt es denn da für Theorie jetzt an der Stelle noch? Bedeutet das, dass die Arbeiter im Emanzipationsprozess jetzt selber alle auch Intellektuelle werden müssen, ja, die sozusagen mit ihrer Theorie selber im Widerspruch zu sich selbst stehen oder in einer Spannung zu sich selbst stehen, oder wie ist das zu verstehen? Also was ist denn da noch an Möglichkeiten? Ja. Ich glaube, das ist also ziemlich eindeutig, dass es hier nicht darum geht, dass die Arbeiter sich auf den intellektuellen Standpunkt stellen müssen, sondern hier ist das Problem einer empirischen Vermittlung von Theoriewissen im praktischen Klassenkampf zusammenhängen, wenn Sie so wollen, wenn Ihnen das nicht zu banal ist, Arbeiterbildung in gewerkschaftlichen und sonstigen Zusammenhängen ist jene Vermittlungsebene, in der auch durch didaktische Prozeduren so etwas vermittelt wird wie ein Wissen, nicht über den wahren Charakter nur, wie Lukács meint. Das reicht ja gar nicht aus. Das würde ja ein Arbeiter gar nicht verstehen, wenn er ihm sagt, du bist Ware, begreif mal. Und wenn du das begriffen hast, hast du die Gesellschaft begriffen. Dann wird er einen auslachen und sagen, du bist, also dass du Intellektueller bist, nicht, das wundert mich. Das ist ein begründenswerter Tatbestand. Aber, und was hat das zur Folge? Ich selber habe mich darum bemüht, in diesen Arbeiterbildungszusammenhängen über das exemplarische Lernen, interessenbezogene Reflexionsprozesse in Gang zu bringen, die genau diese empirische Vermittlung, das ist äußerst anstrengende und nicht immer sehr erfolgreiche Arbeit, aber dazu gibt es keine Alternative. Die Vermittlungsebene von intellektuellen und klassenbezogenen Aktionen laufen über Bildungs- und Lernprozesse. Dass von der Selbstemanzipation der Arbeiterklasse überhaupt nichts übrig bleibt. Was ist das? Ja. Was ist das, Selbstemanzipation? Ich würde mich ja freuen, wenn Sie sich selber emanzipieren würden, ohne meine Hilfe. Das ist ja ein Postulat, wovon da immer ausgegangen wird. Die Selbstemanzipation? Ja, das ist ein Kernsatz von Marx. Ja, das ist wir waren ja nun gerade dahinter her, zu überlegen, was kann denn das überhaupt sein, die Selbstemanzipation der Arbeiterklasse? Also, dass ich da jetzt nicht auf einen Schlag eine Antwort drauf geben kann. Ja, aber ich habe das Gefühl, Sie haben eine Antwort im Kopf. ich meine, Selbstemanzipation ist ein unsinniger Begriff. Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter sein. Dieser Satz von Brecht verweist darauf, dass gemeinsame Anstrengungen in der Bewusstseinsbildung, in der Bildung des Interessenbewusstseins gemacht werden müssen, damit die assoziativen Kräfte der Arbeiterklasse auch geschichtlich wirksam werden können. Und es kann nicht einer sein, das ist auch nicht beim, auch Marx hat sich dagegen immer gewehrt, dass Theorie einfach so propagandistisch verbreitet werden kann. Gerade diese Elemente, die ich erwähnt habe, in dem 18. Primär, wo er sagt, also eine Klasse an sich, nicht, ist wie ein Kartoffelsack mit vielen Kartoffeln. Ist das schon das Selbstbewusstsein des Kartoffelsacks? Ist das, oder ist das nur eine Ansammlung? Für sich muss die Klasse durch Wissenschaft, durch entfaltete Produktivkräfte, durch Arbeiterbildung, durch Lernen, auch Universalismus nennt er in diesem Zusammenhang, also die Aufgeklärtheit der gesellschaftlichen Situation. Mit anderen Worten ist es bei Marx und anderen der Hinweis auf Elemente der Selbstbildung, die hier drin sind, die so etwas wie praktisches Klassenbewusstsein überhaupt zustande bringen. Und die Vermittlung, was? Im 18. Primär charakterisiert er die Parzellbauern, ja, als Klasse, wie ein Kartoffel. Als Klasse an sich, ja. Ja, aber das bringt er sozusagen mit dem Kartoffelsack, so charakterisiert er die Klasse der Parzellbauern und nicht, ja, die Arbeiterklasse, weil sie sozusagen, ja, reproduktionsweise alle nebeneinander her ihre kleine Parzelle, ja, bewirtschaften und eins sozusagen unabhängig neben dem anderen zu stehen scheint, erstmal, ohne dass die weiter in Austausch miteinander treten. Ja. Deshalb sozusagen kann man die zusammenzählen. Ja, und wie analysiert er die Arbeiterklasse? Naja, auf jeden Fall nicht so wie die Frankfurter Schule das macht, glaube ich. Wie macht denn die Frankfurter Schule das? Naja, sie macht das, indem sie... Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt von der Legitimationswissenschaft wollten wir ein Stückchen weggehen. Ja. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, endet denn das, was Sie sozusagen jetzt nicht vorgetragen haben, in der Legitimation, ja, der sagt ja selbst, Herr Horkheimer, es gibt keine Alternative dazu, ja, als jetzt die authentische Isolation zu gehen, endet das nicht, ja, in der Legitimation jetzt ja, einer professoralen akademischen Praxis? Ja, sozusagen ist das nicht dann die einzige Möglichkeit? Was ist für Sie die Möglichkeit? Also wie würden Sie das machen? Wie würden Sie Theorie begreifen, die der Arbeiterschaft, den Arbeitern, ich sage mal nicht der Arbeiterschaft, den Arbeitern zur Emanzipation verhilft? Würden Sie Plakate drucken? Würden Sie Broschüren verteilen in den Betrieben? Auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, das machen Sie auch. Es geht hier nicht jetzt darum, etwas zu legitimieren. Es geht darum, Theorie, Tatbestände, Erfahrungen, gesellschaftliche Probleme zu benennbar zu machen. Und wir werden an einem bestimmten Punkt durchaus noch auf Fragen kommen, die auch mit dieser Vermittlungsproblematik zu tun haben. Da habe ich ein gutes Gefühl, weil da bin ich zu Hause. Also bei dieser Vermittlungsprobleme. Und der Umgang mit Arbeitern, glaube ich, obwohl ich Professor bin, habe ich sehr viel Umgang mit gewerkschaftlichen Arbeitern, aber auch mit der Arbeiterklasse. Hier sitzen einige, die können das sogar dokumentieren und bestätigen. Da habe ich kein Problem, dass ich die Frankfurter Schule so verstehen könnte, als ob diese ganze Ebene ausfallen sollte, weil ich mich selber zu ihr zugehörig fühle. Und ich glaube, gerade in dieser Vermittlungsarbeit, wie Klassenbewusstsein empirisch entsteht und was die Voraussetzungen der Verdinglichung sind und des auch des sozialpsychologischen Potenzials von Arbeitern, haben ganze Generationen daran gearbeitet, solche Prozesse, Bildungsprozesse, Lernprozesse zu formulieren. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, viele davon sind von der Frankfurter Schule beeinflusst. viele dieser Didaktiken, viele dieser pädagogischen Arbeiten, gerade auf der Vermittlungsebene in Bezug auf Arbeiter- und Volkshochschulbildung, wo schließlich auch Arbeiter sind, sind geprägt von diesen Gedanken der kritischen Theorie, einschließlich der empirischen Forschungen, die es gegeben hat, über Vorurteilsbildung, über Ethnozentrismus. Da ist ja noch einmal ein gewaltiger empirischer Forschungszusammenhang, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, im Hintergrund, um genau die Frage zu beantworten, die Sie mit Recht stellen. Wenn Sie es so verkürzt sehen würden, dann wäre das die Legitimation eben einer Kritik, die nur noch professionell sich in Universitätsräumen aufhält. Auch das ist möglich. Das ist im Übrigen auch ohne Frankfurter Schule möglich. Nicht? Also die gibt's auch. Also die sind ganz fremd und geradezu feindselig gegenüber der Frankfurter Schule und so weit von irgendwelcher Praxis entfernt, dass man weinen könnte. Das hat nichts mit der Frankfurter Schule zu tun. Ich glaube, dass der praktische Impuls dieser Theorie, der praktische Impuls, der doch sehr stark auf Orientierung auch von Praxis geht, sehr kräftig ist. Und da möchte ich einmal zunächst noch daran festhalten, um dann jetzt in der nächsten Sitzung in der Tat in die Tiefe zu steigen. Weil an einem Punkt die Frankfurter in den Zeiten zwischen 1937, 41, in dieser Zeit des grassierenden Faschismus in Europa und der Niederlagen der Arbeiterbewegung im gesamten Europa die Frage nach der Struktur der Rationalität, der Vernunft stellen. Das heißt, was ist eigentlich Vernunft? Was ist das, was wir als Verstandestätigkeit, Naturbeherrschung verstehen? Wie weit müssen wir zurückgehen, um in dieser Form des Umgangs mit der Natur, mit der eigenen Natur und der äußeren Natur die Gebrochenheit dieser Rationalität aufweisen zu können? Was liegt alles an Barbarei schon in den Hochphasen unserer Kultur? Was ist da schon verborgen in diesem, was liegt unter dem aufgehobenen Stein, nicht der Kultur? Güter, diese Radikalisierung der Fragestellungen bezieht jetzt ein praktisch den geschichtsphilosophischen Rekonstruktionsversuch eben einer Dialektik der Aufklärung. Einer Dialektik der Aufklärung. Und Dialektik würde hier bedeuten die innere Verwickeltheit, Bezogenheit von Emanzipation, Aufklärung und Mythos. Da setzen wir das nächste Mal ein. Thank you.